Hören Sie jetzt im Schneckenradio Anmerkungen zum Weltgeschehen. Willkommen zum 28. Folge von Anmerkungen zum Weltgeschehen. Heute die Special Edition. Schon wieder im Ausland. Ja, und zwar im Feindesland, nicht nur Ausland. In der verbotenen Stadt Kiel. Koblenz. Fast. Köln sind wir gelandet. Ja. Nachdem wir uns am Rhein entlang gehangelt haben. Die haben ja keine Rheinpromenade. Die Kölner haben einfach keine Rheinpromenade. Ich glaube, es ist der Grund für diesen unsäglichen Hass auf Düsseldorf, weil wir haben ja sowas. Wir können den Rhein genießen, das können die Kölner nicht. Und ein Düsseldorfer wäre kein Düsseldorfer, wenn Köln nicht sofort das Reizwort wäre, über Köln zu reden. Ja, 22 Jahre Düsseldorf gehen nicht so spurlos an einem vorbei. Es hält ein bisschen an. Ja, hier ist das Bloggertreffen, das fünfte Bloggertreffen. Ich kenne kaum einen Blogger, selbst von sehen kenne ich noch weniger. Ich weiß auch nicht, ob man mit diesen Menschen ins Gespräch kommt oder kommen möchte. Ja, der Blogger an sich ist, glaube ich, nicht so kommunikativ, nur man bloggt eher für sich. Der bloggt eher für sich? Ja. Das weiß ich nicht. Wir hatten vorhin, als wir hingelaufen sind, eine Diskussion, ein bisschen diskutiert über die Blogger, über Bloggen an sich. Und sind wir auf das Thema gekommen. Dass wir eigentlich nicht wissen, sind heute eigentlich nur so Modebloggerinnen und Marketingmenschen da? Ja, ich hatte nämlich letztens einen ganz... Um die macht man ja eigentlich so eher so einen Bogen. Genau. Wir sollten das auch erst... mit Abspann, mit Ab, also aus diesem Blog vielleicht gar nicht publizieren, wenn wir hier so im Vorfeld schon über die Leute ablästern. Ja. Aber so eng ist die Blogger-Szene halt auch nicht mehr, dass das sofort einen Run ergeben würde. Nee. Also währenddessen schon so viel Scheiße gelabert, also die sind eigentlich total blöd. Viele Leute rennen hier mit Kameras rum, sind jung. Wir werden schon angeguckt, weil wir hier Podcast und wir saufen und wir haben gleich natürlich die Chance. Ja, oh ja. Sätze heute sind nicht mein Ding. Ist auch Blogger-Treffen. Ja, zu Podcasten. Podcaster, vielleicht gibt es ja auch eine Podcaster-Ecke. Da gibt es Leute, die halten ihre Schuhe hoch. Auch schön. Irgendjemand brüllt. Und zwar machen wir auch noch einen kurzen Biercast. Und zwar hat man uns gefragt, möchtet ihr Pilz oder Starkbier, ja, wenn man schon mal in Köln ist? Ja, aber das starke Bier scheint ein bisschen merkwürdig. Die haben jetzt aber Düsseldorf hätten jetzt Kölsch angeboten, Alt angeboten. Ja. Kölner bieten nicht unbedingt Kölsch an, aber sie bieten ein Starkbier an, Kraftwerk mit überraschenderweise 4,8% Summer Ale. Ja, das ist schon ein Starkbier für den... Es schmeckt auch ein bisschen nach Ale. Also es schmeckt wirklich nach... Also es schmeckt nicht wie so ein normales Bier, sondern ein bisschen nach Ale. Also es schmeckt ein bisschen nach Karamell. Karamell. Ich weiß. Also es schmeckt anders. Es ist ein Bitburger Bier, deswegen... Oh, meinst du, ist das ein Schädelbier? Nein, aber man sollte nicht viel davon erwarten. Kraftwerk.de. Vielleicht ist es einfach nur Kraftwerk. Kraftwerk. Und dann meint der Kölner gleich schon, das wäre ein Starkbier. Starkbier, denke ich mir, ist ein bisschen mehr Alkohol, denke ich mir auch. Aber Stark, ja. 4,8 ist jetzt nicht so. Ist auch ein bisschen bitter. Ja. Es laufen auch sehr viele hier mit schwarzen Klamotten rum. Schwarzen Klamotten rum, zum einen. Also ich fahre mit meinem bunten Kleid doch ein bisschen auf. Ja. Allein schon, weil du Düsseldorferin bist. Ja, und alle laufen auch mit Biermischgetränken, also sprich Spezi. Nee, was ist das denn hier? Das weiß ich nicht. Bierbrause, Zeugs. Ja. Viele Leute Radler, haben Kamera, Radler, also irgendwelche Radler. Räumlichkeiten sind eben auch schon fotografiert worden von irgendwelchen älteren Herrschaften. Tatjana hatte schon die Befürchtung, dass wir die Ältesten bilden. Dem ist nicht so. Also es ist so ein Mischmasch aus ziemlich jung und dann doch schon Mitte 30 überschritten, sag ich mal. Bis dafür, dass es 50, ja, irgendwann, wo man es nicht mehr genau sagen kann, so bis Mitte 50 oder keine Ahnung was. Aber die Veranstaltung scheint irgendwie doch nicht so ein bisschen die Fahrt aufzunehmen. Also eineinhalb Stunden. Es wird ja gleich gegrillt. Ja. Es gibt gleich wahrscheinlich irgendwie ein Konzert, was ich relativ gut finden würde, wenn es keine Workshops geben würde, weil die finde ich immer sowas von gestresst und zusammengepresst und da kriegst du wenig mit von den Leuten an sich. Ich habe mir das gar nicht angeschaut, weil ich habe diese Seite, die da war gar nicht so richtig verstanden, noch nicht so ganz klar gekommen, was da alles, was heute eigentlich alles angeboten wird. Frei saufen und frei essen. Danach habe ich eher geguckt. Ja, okay. Und den klassischen, die machen, ja, die haben auch Würstchen, also sie machen nicht nur Burger und keine Ahnung, was auf dem zweiten Grill da passiert. Aber wie, also, und Leute, die sich einfach an irgendwelche Fehler stellen. Säulen heißt es, Säulen. Den Blondie da hinten kenne ich, glaube ich. Ich weiß es aber gerade nicht einzuordnen, ob man den mit ihm reden möchte oder nicht. Aber wirklich überwiegend viele Leute mit schwarzen Klamotten. So ein bisschen traurig guckend. Ich durfte meinen Ausweis zeigen. Ist halt ja gemein. Ja, musste jeder. Ich musste auch meinen Ausweis zeigen. Das ist natürlich sehr albern. Aber gut. Die haben irgendwie Angst, dass irgendwelche Kinder kommen. Die Angst habe ich auch. Deswegen lasse ich aber noch lange nicht mehr von den Kindern hier die Ausweise zeigen. Wir wurden auch gesiezt am Eingang. Penetrant. Ja, den wir mehrfach auch angesprochen haben. Bitte hör auf damit, hat er weiterhin uns penetrant gesiezt. Scheiß Kölner. Scheiß Kölner. Ja, du hast es einfach drin, ne? Der war einfach nur höflich. Nein, er war scheiß Kölner. Er war grundhöflich und kommt davon nicht runter. Das kenne ich schon. Also wenn man einfach mal höflich ist. Scheiß Kölner. Kommt der Düsseldorf aber nicht klar. Der möchte angekackt werden. Ja. Haben Sie einen Zettel dabei? Gehen Sie mal her. Sie sind doch niemals im Leben 18. Meine Güte. Gehen Sie weg. Möchten Sie ein Bier haben? Ah, nee, das ist der Kölner, ne? Möchten Sie ein Bier haben? Das ist Kölner, ne? Das ist der Kölner, ja. Ich glaube, wir nie ein Bier bitte. Wenn du sagst, bist du alt? Kostet 1,60. Vielleicht Preis dabei. Nicht hier, willst du haben? Kostet. Weißt du? Ja. Ja. Wir zerreden die Veranstaltung, bevor wir ernsthaft dann teilgenommen haben. Das ist auch eine Art und Weise, an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Aber ist auch schwierig. Was macht schön. Wir haben es so ein bisschen durchgekämpft. Ich war nicht unbedingt scharf, darauf hinzukommen. Nachdem der dritte ECE in Verspätung von... genau. Regional. Du möchtest bei Podcast irgendwas aufholen, was du die letzten paar Podcasts verpasst hast, oder? Wieso? Bist du aufgeregt? Ich komm mal nicht zum Reden. Ja. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich plapper die ganze Zeit. Ja. Ich hab es gesagt. Sie haben auch diese Hello, my name is Aufkleber. Ich dachte schon, das wäre Werbung. Aber es war ja Ello. Gerade gibt es ein neues Netzwerk namens Ello. Ich habe ja noch diese veraltete romantische Vorstellung, dass Blogger Rebellen sind. Und ich denke die ganze Zeit, die nicht. Die rebellieren nicht. Da kommt jemand telefoniert, das ist auch schön. Das wäre auch schön, ne? Falls du mal jemanden siehst, der einen Podcast macht, lauf doch einfach mal mit deinem Telefon rein. Du, ich verstehe dich ganz schlecht. Hör doch mal. Ich bin ja in Köln, ja. Ja, weiß ich auch. Weißt du, gleich steht telefoniert mit Düsseldorf. Vielleicht kommen ja auch noch mehr. Es wurde ja im Vorhinein schon gesagt, wir dürfen jeden mitbringen hier. Da dachte ich, ihr kriegt die 250 Leute nicht voll, für die es begrenzt ist. Und dann frage ich mir, wer sponsert den ganzen Scheiß eigentlich? Weil mit 250 mal 10 kriegst du bei 2.500 Euro. Aber der Sponsor war dann drunter, auf der Seite aufgelistet. Die müssen da viel Kohle dann reinhauen. Hast du nicht runtergescrollt, ne? Vielleicht hätte ich mit dem falschen Namen mich anmelden sollen. Wieso darf ich eigentlich nicht was sagen? Darfst du, wenn es gehaltvoll ist. Ah, ich glaube. Ja, die ist die letzte Folge von der Anmerkung. Tut uns auch leid. Vielleicht sollten wir in die Kölner Innenstadt, um richtig was zu trinken. Weil das Zeug ist ja... Fies. Ja, und war, glaube ich, Köpi da oben noch. Oder die kleinen Mitbürger. Das normale Pilz ist bei den Köpi? Ich weiß es nicht. Der hat noch irgendwie kleine, dicken Flaschen. Kleine, dicke Flaschen? Aber wir können gleich zum Kühlschrank gehen und mal gucken, was die haben. Wir müssen die 10 Euro ja raussaufen. Nachdem ich schon 10 Euro bezahlt habe für die Fahrt hierhin. Dann müssen wir 20 Euro raussaufen. Oh mein Gott. Was bei diesem Bier? Ja, wir haben Taschen mit. Sehr viele langweilte Leute auch, ne? Nicht nur, ja. Wir warten das ist bisschen, der letzte Schritt vom Podcaster werden, glaube ich. Wir warten ein bisschen, wir geben der Veranstaltung noch eine Chance. Ja, wenn die mal mit Musik dafür anfangen würden und nicht mit dem Radau da hinten. Wir haben auch alle Leute von der Mauer jetzt vertrieben, wo wir gerade sitzen. Haben wir? Wir dachten uns, ne. Die schwarz gekleideten sind noch da. Es wird wenig mit Handys rumgefuchtelt und mit so einem Kram. Aber die sehen alle irgendwo gleich aus. Vergleichsweise. Ja, sie sehen nicht so spannend aus. Und alle kennen sich. Wie erschreckend. Nur wir leben auf unserer kleinen einsamen Insel zum Anmerken, zum Weltgeschehen. Ja, aber ich sage ja natürlich, ich muss hier eine Band interviewen. Ich habe keine Zeit für den normalen Pöbel. Die Band. Dati and the Band. Ja, eben. Ja. Ich hätte das ein bisschen Bedenken wegen meinem Blog, Cemal Canova, dass das so ein Kochblog ist. Ich mache so ein bisschen das Werbung. Cemal Canova? Darf ich eins auf die Fresse hauen? Danke. Nein. Ja. Ist ein bisschen Schleichwerbung jetzt hier, aber warum nicht? Ist ja auch mein Podcast. Che ne? Ist der Krieger. da, ne? Schemo Chernova. Ja. Besser? Ja, ja. Besser? Ja. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass es so ein typischer pummeliges Mädchen mit einem Bauchblock wird. Aber es sind bestimmt ein paar mehr da, aber will man von denen irgendwie Tipps kriegen? Für was denn? Weiß ich nicht. Aber die Pulling-Fraktion ist gerade schon bei den Burgern. Die haben Haarsträhnen, also die färben die Haare. Ich färbe. Ja, aber in der gleichen, die du schon hast. Also ich meine, jetzt nicht rot oder... Ja, ich bin auch ein bisschen älter, ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. Weiß man nicht. Ich will es auch gar nicht mehr. Da kommt der alte Fotograf wieder. Ich finde es auch ein bisschen albern. Wenn man fotografiert. Wenn man in meinem Alter anfängt, einen auf... Rote Flippig, Haare nochmal. Flippig zu machen. Wieso? Es wirkt albern. Das ist das Argument. Es ist albern, weil es albern wirkt. Es ist albern. Ich möchte keine roten Haare haben. Ich möchte mir auch nicht irgendwelche Haare ausrasieren auf dem Kopf. Nö, muss ja auch nicht. Aber kann man doch. Würdest du es schön finden? Ich sage nur, man kann. Aber ich habe mich dazu. Ja. Echt die Frage, wie lange gehen wir der Veranstaltung eigentlich noch? Ja, wir sind hier schon seit 11 Minuten dran. Ja, es zieht sich schon. Aber es werden Fotos gemacht, es werden Gruppenfotos gemacht, das ist auch schön. Guck mal, so, wir können uns hinsetzen. Ja. Ein bisschen labern, ein bisschen Bier trinken. Es wird ein sehr langer Podcast, befürchte ich. Wir lernen niemanden kennen und sabbeln nur die ganze Zeit. Wir können auch aufhören, nicht Leute kennenlernen. Ja. Ja, ja. Ja, ich gucke immer so da. Man will den Gedanken nicht so ganz aufgeben. Nein, also mein Grund aufzustehen ist, das Bier ist alle. Also, er ist auch gleich soweit. Ja, dann machen wir gleich weiter. Ja, bis gleich. Eine Nacht später. Nach dem Bloggertreffen, dem 5. in Köln. Genießen wir unser Katerfrühstück. Wollten wir den Podcast nochmal sinnvoll zu Ende bringen, indem wir beim Frühstück. Das ist immer schlimm bei Podcasts, ne? Fängst du irgendwie Sätze an und irgendwann, beim Frühstück wollten wir ihn beenden. Denn einfach ihn so in der Luft hängen zu lassen, das ist blöd. Das, was der im Hintergrund schraubt, ist Carsten, der ganz seinen Toast schmiert. Jawohl, ich esse doch. Nachdem ich schon längst fertig bin. Ja. Ja, wir haben zumindest nochmal, oder ich habe zumindest nochmal bei Twitter mir noch angeguckt, was die anderen Menschen, die gestern auf dem Bloggertreffen gewesen sind, so gemeint haben zu der Veranstaltung, weil wir wir haben einen Podcast gemacht, bevor wir andere Menschen kennengelernt haben. Genau, an der Mauer. Da war aber auf Klo und dann dachte ich mir, jetzt kannst du mal andere Leute kennenlernen. Und dann war irgendwie so die Freundin von dem Typen neben mir auch gerade unterwegs. Dem Typen. Wir haben uns keinen Namen gemerkt. Wir haben uns das, glaube ich, auch nicht wirklich vorgestellt. Nein, haben wir nicht. Er hatte auch keinen Hello, I am, hast nicht gesehen, nee. Aufkleber. Einer der wenigen Leute, die das komplett verweigert haben. Vorsicht, ich mach mir jetzt mal. Ja, dann die kann er doch einfach runter. Nehm das Gerät doch gleich mit aufs Klo. Komm, dein Toast schrauben war jetzt auch nicht viel sanft. Aber das war authentisch. Schlimmer ist, wenn ich meine Tasse hier immer so hinstelle. Beim Frühstücken passiert das nun mal. Also Tati war auf dem Klo und ich glaube, die Freundin von dem Typen, der neben uns stand, war da gerade Essen holen. Ja. Beim Bloggertreffen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob die auch so davon aus sind, von außen erst die Sache zu beobachten. Ja, haben die beide bejaht. Also es wäre beide ihr Ding, solche Sachen immer. Erstmal von der Ferne. Du würdest auch Knarzgeräusche heute provozieren, oder? Nichts sagen, einfach nur hier. Ich lass mich hier nichts sagen. Ich komme nicht zum Wort hier bei dir. Das stimmt überhaupt nicht. Das hast du gestern wohl schon gemeint. Das stimmt wohl. Und ich muss immer wieder revidieren. Ich war nicht auf dem Klo. Ich saß daneben, was du dann gesprochen hast. Aber gut. Echt? Ich dachte, du wärst auch weg. Nein, ich war da. Und sie hat sich gerade, glaube ich, irgendwie was zu essen geholt, ne? Ja. Und wir haben standhaft beide dem widerstanden, weil wir von hinten gesehen haben, wie die gegrillt haben und es war nicht so prickelnd. Nee, es gab komisches, durchgefettetes Fleisch. Aus irgendwelchen Kisten halt. Es gab Burger. Und ganz wichtig, durch im Treffen, das darf man nicht unterschätzen, es gab auch ganz viele Veggie-Sachen. Ja. Ja. Ganz viel Veggie. Und zu dem Veggie war immer die Schlange. Das Fleisch konntest du einfach so haben. Bei Veggies musstest du immer aufpassen, dass du noch was abkriegst. Ja, und dann saßen wir auf der Mauer und Carsten hat den jungen Mann neben uns einfach mal angesprochen und gefragt, ob der die Veranstaltung auch so nicht merkwürdig, aber ob er sich da fühlt. Und dann hat er, wie er schon richtig Treffen gerade beschrieben hat, gesagt, dass die sich von außen sich anschauen. Dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, was ich sehr positiv fand, war sehr sympathisch, dass er uns gefragt hat, was macht ihr so? Und meinte damit eigentlich nicht, was wir beruflich machen, sondern was wir bloggen. Und also meinte selber, dass er jetzt kein Blogger ist großartig, sondern eher irgendwie Fotos ab und zu mal irgendwie hochschießt. Aber er macht Babyfotos oder so. Irgendwie Baby und schwangere Bäuche und sowas. Er scheint ein Fotograf zu sein. Oder etwas in die Richtung. Und seine Freundin wäre so diejenige, die eigentlich den Antrieb hatte, da zu dieser Veranstaltung zu gehen und diejenige, die eigentlich auch irgendwie bloggt. Und sie war klischeehafterweise auch eine Foodbloggerin. Hm. Wie du. Wie ich. Aber ich bin ja nicht nur Foodbloggerin. Nein. Nein. Du bist auch künstlerisch unterwegs. Ich bin ja sehr vielseitig einsetzbar. Sehr vielseitig. Nicht nur vielseitig, sondern sehr vielseitig. Sehr vielseitig, sehr vielseitig. Hallo. Mhm. Ja. Zwei Blogs werden vielseitig, drei Blogs sind sehr vielseitig. Vier Blogs. Vier Blogs? Düsselblog. Ach, du bist auf einmal wieder Mitglied bei Düsselblog, ne? Ja. Gestern Abend so, mache ich Visitenkarten, steht Düsselblog auf ihrer Seite. Das bin ich aber gar nicht. Ne, doch, ich gehöre zum Düsselblog-Team. Hast dich über Nacht da eingefunden? Ja, habe mich da ein bisschen mit identifizieren können. Ja. Wir bedanken uns nochmal an die Redaktion, die uns gestern nach Köln geschickt hat. Dankeschön. Tolle Idee. Super Idee. Ihr fand das bestimmt ganz witzig, wäre nicht so, aber dazu kommen wir später. Da kamen wir ins Gespräch mit der... Da wird noch zu reden sein drüber. Richtig, da kamen wir ins Gespräch mit der Foodbloggerin und ihrem Fotografenfreund. Und ich habe mich gefreut, ihr super jemand, mit dem du dich mal ein bisschen austauschen kannst. Und was war, sie hat angefangen seit Anfang des Jahres zu bloggen und hatte... Sechs Einträge. Ja, ist schon nicht schlecht. Fast jeden Monat einen. Ist nicht schlecht, tatsächlich nicht schlecht. Ist Italienerin. Ich weiß nicht, ob sie komplett, also ein Finoa Vater Italiener oder sowas ist, aber die scheint auch sehr viel italienische Küche da zu machen und von sich selber sagt sie, dass sie immer so Freestyle kocht. Also nicht nach Rezepten oder so großartig, sondern einfach nur guckt, was es im Kühlschrank gibt und dann wird daraus was gemacht. Da habe ich Carsten vorgeschlagen, super, ist doch meine prima Idee, können wir auch mal so eine Sparte machen. Woraufhin Carsten meinte, na, bei unserem Kühlschrank lieber nicht. Zu viele Experimente da drin. Da weiß man nicht, was draus wird. Und viel Alkohol drin. Also ich weiß ja nicht, ob man das alles zusammenmischen möchte. Man muss ja nicht alles gleichzeitig rein. Kuchenalkohol. Kann man bestimmt super Pasteten daraus machen. Ah, einfach auf einmal eine Pastete. Ja. Ist egal was. Pfefferminz, Brownie. Pastete. Grün. Pastete. Ja. Ja, also die waren ganz nett. Die anderen waren ein bisschen komisch, also die haben sich dann auch passend zu 8 Uhr, glaube ich, verabschiedet. Wir waren wann waren wir da? Schätzungsweise 5:30. Ich muss den Kaffee umrühren, ich meine, das geht nicht anders. das heißt, wir haben 2,5 Stunden da verbracht. Kam mir länger vor, also ich habe auch ordentlich getrunken da. Ich dachte, irgendwie muss die Kohle doch wieder reinkommen. Ja, dafür, dass ich da die Redaktion mir nicht die Fahrt dahin bezahlt hat, ich selber bezahlen durfte. Schweinerei. Verschämtheit. Ja. Irgendwann haben wir die Tickets ausgegeben, aber Das hätten sie gar nicht machen brauchen. Man hätte sich einfach vor die Mauer stellen können. Ja, aber da glaube ich, du kämpfst nicht an Getränke dran. Ja, da kriegt man ja noch irgendwie dazu, dass er die Getränke rausholt. Oder es bezahlt einer was. Wir wollen jetzt keine Tipps hier geben, wie man die Veranstaltung verarschen kann. Nee, das machen wir auf Twitter. Genau, das machen wir ganz offiziell auf Twitter. Wo eine Dame auch schön passend geschrieben hat, von wegen, da unterhält man sich nett mit jemandem auf dieser Veranstaltung. Man geht nach Hause, geht auf deren Blog und der Schock, boom, ist eine Fashion-Bloggerin. Ja, Fashion-Bloggerin, es ist ein Unwort. Okay, Unwort gibt es ja nicht. Ne? Das wird aber scheinbar auch außerhalb von uns ordentlich gehatet. Gehatet? Ich dachte, das heißt Bashing. Bashing ist die Äußerung. Gehatet ist schon das Gefühl. Geht ja schon so weit. Ich kann auch nicht jeder bashen, der hatet. Bitte klär mich jetzt mal kurz auf. Bitte einen kurzen Exkurs. Was ist bashen, bashing? Was ist haten? Haten ist hassen. Haten ist hassen. Bashen ist kritisieren, bloß nicht sachlich, sondern ich finde dich immer scheiße. Also immer schon scheiße. Also so wie ich Leute immer kritisiere. Ja, genau. Okay. Und da wir in der Kölner Szene nicht drin sind, ich habe keine Ahnung, was für eine Szene gestern Abend gewesen sind, aber wir sind ja nicht drin. Nee. Und deswegen weiß ich auch nicht, wer da irgendwas gesagt hat. Vielleicht auch diejenige, die ich da zitiert habe mit ihrem Tweet. Man will aber auch nicht in der Szene drin sein, wenn man sich das mal anschaut. Man will generell nicht in der Kölner Szene drin sein. Das hat also ich glaube nicht, dass es nur Kölner... Ja, außer die... Aber die... warum die... Ich glaube... Es war ja auch keine Kölner Szene, da waren ja Leute... Der eine war ja natürlich aus Stuttgart, dieser aufsässige Mensch da... Mit diesem Reiseblock. Der kam ja extra aus Stuttgart anscheinend angereist. Aber wahrscheinlich war das auch eine Art Reise für ihn. Also ist auch Reiseblock, Travelblock. Der war bestimmt noch auf irgendwelchen anderen Barcamps. Bestimmt. Ja, den Eindruck machte es, das war so eine Mischung aus Barcamp ohne Veranstaltungen, irgendeiner Uniparty von Pädagogen oder von Vivis. Wo man eigentlich wenig nicht hingeht. Von Vivis, ne? Ja. Ja, dazu waren zu wenig Anzugträger da, ja. Aber sonst, da waren aber auch Leute im Anzug da. Echt? Ja. Waren auch Fashion-Blogger? Ich habe nicht gefragt. Okay. Das aber da hat wirklich eine, da war eine dabei, die sah wirklich aus wie eine Fashion-Bloggerin, die hatte, die war relativ jung, die hatte so einen komischen, auffälligen Schlapphut angehabt. Also sah sonst eigentlich eher verkleidet aus und hat sich dann fotografieren lassen und dann. War die aber Foodbloggerin oder was? Nein. Nein, die war Travel-Bloggerin, ganz klar. Travel. Ja. Travel, die Fashion. Travel, Fashion, Food. Travel, Fashion, Food, Blogger. Ja, aber du warst ja beim Bashen, nee, Haten. Haten? Ja, ich habe keine Ahnung, was da genau abgegangen ist, aber es gibt bestimmt Leute, denen das auch irgendwie so ab und an mal aufgefallen ist. Da waren nämlich Nerds. Die habe ich noch gesehen, also von uns aus gesehen, links oben vor dem Eingang. Da war so eine Sitzgruppe, das waren so Nerds, die waren so einfach nur scheiße gekleidet, sahen langweilig aus, waren aber alles Jungs und irgendwelche Mädels, die die Klappe gehalten haben die ganze Zeit. Deswegen habe ich gedacht, das sind Nerds, die brauchen auch nicht so anquatschen. Und fallen da wirklich noch Nerds auf bei so einer Veranstaltung? Ja, natürlich, neben den Foodbloggern. Was hast du gegen den Foodblogger? Willst du mich haten oder was? Ach nee, ich meinte die Fashionblogger. Die Fashionblogger hat man erkannt. Die Beauty-Bloggerinnen habe ich nicht erkannt. Gibt es auch Beauty-Blogger? Ah. Ja, ja, gibt es immer einen komischen. Ja. Mr. irgendwie. Ja. Mr. The Tutorial ist das, glaube ich. Macht er dich auch irgendwie so Beauty? Ich glaube, der macht auch Beauty. Ich kenne das alles gar nicht. Muss mich jetzt outen, dass ich das alles gar nicht, wirklich gar nicht kenne. Nee. Muss man sich nicht outen. Das muss man einfach nur nicht kennen. Ja, ich habe schon Carsten immer gesagt, geäußert, dass ich glaube, das ist auch eine ganz gute Idee für große Firmen, das als Werbeplattform für sich zu nutzen. Fashion-Blogs. Ja. Ja, damit, wenn du halt eine Zielgruppe oder Reichweite von mehreren hunderttausend hast, wöchentlich, täglich, ich weiß ja nicht, also die haben ja eigentlich keine Ahnung, wie viele Follower auf ihren Blogs da, die regelmäßig sich anschauen und dann erreichen damit sehr viele, eine ganz bestimmte Zielgruppe. Klar, in Zielgruppen kann man sich ja da auch ganz gut rauspieken. Das wird ja keine 50-jährige Mutti aus Köln, Berlin oder Köln sich das angucken, sondern irgendwelche kleinen Mädchen, die auch bereitwillig Geld für Make-up ausgeben. Dafür kann man das Ganze nutzen. Mag sein. Aber ich kenne es nicht. Interessiert mich auch überhaupt nicht. Ja, aber du bist doch nicht die Zielgruppe. Nee. Ja. Nee, bist du nicht. Also selbst wenn ich es verstehen würde wollen, müsste ich ja nachgucken, was es da für Blogs gibt. Was ich auch ganz schlimm fand, war die eine Bloggerin, Blogger, die übers Bloggen schreiben. Das ist ein bisschen redundant. Und so ein bisschen vermessen anzunehmen. Also es geht immer, ich habe gestern schon gemeint, es geht eigentlich, Bloggen hat normalerweise für gute Blogger. Es gibt natürlich auch Scheißblogger und da trennt sich dann die Spreu von Weizen, gute Blogger, ne? Einen Qualitätsanspruch. Das heißt, warum will man den x-ten Text zu Thema A schreiben, wenn eigentlich das, was ich zu sagen habe, schon irgendwo woanders steht? Dann kann ich es doch verlinken. Das ist doch das Internet. Also was es schon gibt, das kann ich verlinken. Was neu ist, was mal anders ist, das kann ja irgendwie in meinen Blog. Und die schlechten Blogger, die hauen alles raus. Und hauen auch alles wiederholt raus und interessieren sich nicht das, was andere wo geschrieben haben, wie gut sie das geschrieben haben und hauen irgendwas, was auch blöd ist, hinterher. Weil es halt das Blog ihr subjektives Online-Zuhause ist. Finde ich trotzdem ein bisschen... Ja, das ist ja wieder dieser Gedanke, den wir schon mal geäußert haben, es muss ja mir gefallen. Alles andere ist scheißegal, es muss mir gefallen. Klar, auf der einen Seite nimmt es den Druck weg, irgendwie qualitativ auch was zu bieten, aber auf der anderen Seite läuft man die Gefahr, verdammten Müll zu produzieren. Ja gut, Müll kann man immer produzieren, aber die Haltung sollte doch schon mal ganz gut sein. Also man kann ja die Scheiße produzieren und sowas, aber man hat sich bemüht. Ja, man, genau. Okay, also ich meine, nicht jeder unter Podcast ist qualitativ ansprechen. Nein, natürlich. 10-mal hintereinander gehört zu werden. Nein. Aber nichtsdestotrotz finde ich das ein bisschen schwierig. Dann, also ich finde, diese ganzen Blogs sind doch unheimlich infantil. Also diese ganzen Leute, obwohl die, ich glaube nicht, dass die alle so jung waren. Also die waren alle schon zum Teil auch ein bisschen, vielleicht auch unserem Alter, so Anfang 30, also meinem Alter. Aber die wirken alle so unheimlich infantil. Und dieses kleine Mädchengetue, diese schwarzen Klamotten, oh. Ja. Ich habe es mir erspart und an dem Abend auch abgewöhnt oder vielleicht auch insgesamt abgewöhnt, mich dann doch noch in das Volk mischen zu wollen. Es war ja auch nicht wirklich möglich. Ich stand da in einem Grüppchen da. Es war nicht wirklich möglich. Sehr oft war es Grüppchenbildung. Sehr oft waren es auch so Grüppchen, wo man von außen sagt, mit euch will ich auch gar nicht reden. Ich kenne euch. Ich kenne Leute wie euch. Das ist ja das Schlimme, ich kenne nicht euch, kenne Leute wie euch, dann mache ich auch euch nicht kennenzulernen. Das ist, finde ich, ganz schrecklich. Ja, aber das ist ja nur eine Schutzmaßnahme. Ja, ich weiß, aber das ist schon, also allein man sieht aus wie jemand, den man kennt und deswegen will man auch gar nicht. Ja, die behalten sich auch so. Ja. Das wird ja noch, diese Prophezeiung, die man selber dann da macht, die wird ja auch noch erfüllt. Und lässt man sich darauf ein. Also wenn ich auf ein Bloggertreffen gehe und sowas und ich setze mich eine Runde von 10 Leuten und da drin halte ich die Klappe. Dann weiß ich ungefähr, was das für ein Typ ist. Dann ist der unsicher, dann will der nicht für sich selber Erfahrungen machen, sondern bei irgendwas Coolem, möglichst Coolem dabei sein, in der Runde sitzen und teilnehmen. Ich will aber nicht mit Teilnehmern reden, ich will mit Bloggern reden. Und da muss man schon irgendwie gucken, wer sind denn jetzt qualitativ gute Blogger, wer kann das denn? Dann haben wir Glück gehabt. Eigentlich mit den beiden, die wir kennengelernt haben, die den Ansatz durchaus so haben, auch wenn sie für sich, glaube ich, keine 20... Dein Handy brummt. Entschuldigung. Keine 20 Einträge haben. Naja, und da habe ich mir halt abgewöhnt, da irgendwie so mich da unter das Volk zu mischen, weil man bei den unterschiedlichen Gruppen nicht so unbedingt rausgesehen hat, wer denn wirklich noch es wäre, ihn anzusprechen. Es haben auch sonst keine Leute großartig den Versuch gemacht, neue Leute anzusprechen. Das habe ich jetzt nicht so. Ich meine, gut, ich war nicht bei jedem Gespräch dabei. Aber so unterwegs waren die Leute dann nicht. Die waren irgendwie so gerne mal unterhalb. Ja, in so einem Unterstellding. keine Ahnung was, wo halt irgendwo auch eine Band gespielt hat und sowas, also im Dunkeln, während es eigentlich noch die ganze Zeit hell gewesen ist. Ja, das Wetter war relativ unbeständig, es sah die ganze Zeit nach Regen aus. Also es war ein hat ja auch geregnet gemacht, da sind wir glaube ich irgendwie rein, haben zwei Bier genommen und dann nach Hause. Ja, es war auch ganz gut, weil dann fiel der Regen jetzt richtig an. Und da uns ja unsere Redaktion nur die Tickets bezahlt hat, mussten wir dann doch gucken, dass wir zu Fuß durch den Park latschen. Was ja auch eigentlich schlecht war. Haben wir eigentlich mal ein bisschen was von Köln gesehen. Ja, von der falschen Rheinseite. Von Kölns falscher Rheinseite. Ja, weil der Rheinparken fand ich eigentlich ganz sympathisch. Bisschen ruhig bei Nacht, aber... Ja, die haben da auch so eine Art von Beach, abgesperrten Beach, was ich schon wieder ein bisschen... So was ähnliches wie Monkey Island, jemand, der Düsseldorf kennt und Monkey Island. Es war ja auch sonst nicht viel los da. Also da war komischerweise nee, nicht viel los. Nee, beim Wetter sowieso nicht. Bei den Rheinwiesen wäre aber mehr los, glaube ich. Bei dem Wetter? Ja, Spaziergänger. Wir waren ja eigentlich die einzigen Spaziergänger. Ja, weil schon relativ spät war. Das war 8 Uhr? Ja, aber das wird ja schnell dunkel und das sah auch nicht so aus, als ob das in der Nähe von der Stadt ist. Dass meine, nee, das nicht. An den Rheinwiesen ist... Genau, an der Rheinwiese bist du ja relativ fix irgendwo. Und da sah es eigentlich nicht so aus, ob du hier fix irgendwo bist. Und irgendeine Kölsch-Band hat er, glaube ich, gespielt. Ich weiß nicht, ob es Playback war oder nicht. Nein, ach, gut, will auch. Und da sah es für riesig aus, war aber keiner da. Ja, so haben wir noch ein bisschen was von Köln gesehen. War nett, war okay. Die Veranstaltung war nett, war okay. Nicht unbedingt so, dass man nochmal hin will. Aber ich würde, also ich bin ja mit deiner, für meinen Teil kann ich nur sagen, ich bin mit gar keiner Erwartung hingegangen. Ich wollte eigentlich auch gar nicht hin. Alles in mir hat sich gesträubt, hinzugehen. Trotz meiner nicht vorhandenen Erwartung oder negativen Erwartung haben wir doch jemanden kennengelernt, den wir ganz, ganz witzig fanden, zumindest für den Abend. Und mal selbst wenn man sich im Blog anguckt, denjenigen immer noch, okay, ist gar nicht so scheiße. Kein Foodblogger, doch Foodblogger, aber Foodblogger. Kein Fashionblogger. Kein Fashionbloggerin. Es bin nämlich die Idee gekommen, mal Fashionblog mal anders zu machen. Einfach. Ostdeutsch, osteuropäische Klamotten. Nein, einfach mal sich so, wie man tagtäglich auf die Arbeit zur Arbeit geht, das einfach ein Foto von sich zu machen und dann sagen, ja. Baggy Jeans. Ach, ich finde das so spannend. Also Anti-Fashion-Blog. Schminke, nein, brauche ich nicht. Ja, die Fashion-Bloggerinnen, die sahen ja gestern schon ein bisschen anders aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, dass die Frauen da eifersüchtig wären. Sondern die haben auch so geguckt, oh, du bist aber Fashion-Bloggerin. Tatjana spielt wieder mit ihrem Handy. Nee, ich gucke, meine Schwester hat mir geschrieben, dass sie dich treffen. Und ich wollte nur gucken, wo das ist. Ja. Wie gesagt, da war, also, waren viele Nebensächlichkeiten. Das ist aber genau das, was ich meine. Qualitätsleute kümmern sich um Qualität. Die nehmen das vielleicht wahr, wenn es witzig wird, so, dass irgendwie so es ab am Rande auch noch Gewäsche gibt oder keine Ahnung was, aber ansonsten, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was man rausziehen kann, was man, woraus man irgendwas verwandeln kann oder etwas ausbauen kann, finde ich. Ja. Wenn es das nicht gibt, dann muss ich da auch nicht unbedingt hin. Ohne zu sagen, ich muss jetzt irgendwas Geschäftliches aus, irgendwie so erzählen. Da waren ja auch ein paar Marketingmenschen, jetzt nicht so viele, aber ein paar waren schon da. Sehr viele Leute mit Kameras waren da eben unterwegs. Weil ich denke, toll. Ich wollte jetzt Fotos machen. Ja, du warst auch mit der Kamera unterwegs. Für unsere Redaktion. Ja, ja, dass wir da gewesen sind halt. Ne? Wir wurden ja beauftragt. So dokumentieren. Da habe ich dreimal in die Runde geschossen, aber sonst auch nicht. Ja, sehr, sehr leidenschaftslos. Ja, zack, zack, zack. Für das Honorar wird er kriegen. Sollen wir warten. Ja. Ja. Also so kann es nicht weitergehen. Das ist nicht witzig. Nee, das ist richtig gut. Ja, das nächste Barcamp ist in der Rheinischen Post, weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt finden will. Also, ich komme diesmal nicht mit. Nicht in der Rheinischen Post. Nee. Vielleicht hast du ja ohne mich eine größere Chance, jemanden kennenzulernen. Ich habe doch jemanden kennengelernt. Ja, aber du schon annimmst. Du hast dich ja nur drangehängt. Genau, ich habe mich nur drangehängt. Vielleicht ohne Anhänsel, ohne... Ich habe Socializing gemacht, du hast nichts gemacht. Ja, du hast dich schon unterhalten. Aber wenn es nach dir gewesen wäre, wären wir sofort wieder weggegangen. Wir wären jetzt gar nicht hingefahren. Oder so. Ja, hätten wir aber Ärger gekriegt mit Ute, unserer Redaktionsleiterin. Die gute Ute. Mhm. Ja. Ja, glaube ich, nächste Woche zum Fashion-Bloggen mit der Ute. Mal gucken, ob wir vielleicht einen neuen Blog aufziehen. Ja, mach doch mal was. Ja, Fashion. Nicht nur meckern, hier auch. Fashionmäßig was auf die Beine stellen. Ja. Ich habe gestern versucht, mich wirklich da ein bisschen, auch rein optisch. Optisch? Ja, ich hab extra was angezogen. Ach, dein Ringkleid? Mein Ringkleid. Mhm. Extra dafür gestern angezogen. Hm. Dann bist du nicht fotografiert worden von den Motobloggern. Nee. Waren das keine? Es gibt ja auch solche, die fotografieren einfach irgendwelche Leute unterwegs. Ja. Nee, aber. Solche sind das wahrscheinlich gar nicht. Nee, also ich bin da ein wenig so positiv mit aufgefallen. Hast du eine Jacke drüber gehabt? Nee, ja, ne? Doch. Okay. Ja. Wie wird es unter grauen Mäusen auffallen? Natürlich mit knalligen. Das war nicht mal knall. Ich habe ein Foto. Wir haben ein Foto von gemacht. Ich kann es gerne online stellen. Mhm. Könnt ihr gerne darüber abstimmen, ob ich damit auf einen Fashion-Blog, ja. Ob ich damit auf einen Fashion-Blog schaffen könnte oder nicht. Fashion.düsselblog oder was? Fashion.mutschenauer.punkt. Du willst immer hier dein eigenes Ding drehen. Ja, ja, sicher. Aber weißt du, die Ute, die bremst mich auch voll aus. Ja, du bist auch nicht mehr die Jüngste. Ich weiß. Ja, die will halt auch noch irgendwelchen Trends hinterher. Aber ich glaube, das Fashion-Blog, da kommt nicht mehr viel. Das ist jetzt auch so langsam am Absterben, obwohl Fashion wird es auch immer geben. Das ist die Frage, wo die guten Leute. Ja, aber das mit dem Food-Blog ist ja auch so ein Ding. Ne? Ich würde auch denken, langsam stirbt es ja auch. Also, gibt so viel. Das hast du jetzt auch nicht so das Blog rüberkriegen können. Dann musst du auch auf deinen privaten Zeugs dann zurückgreifen. Ja, aber es war ja auch, das fand ich jetzt auch nicht schlimm. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass eigentlich jeder mal eine Band gründen sollte. Vielleicht solltest du auch einen Fashion-Blog im Hintergrund haben. Mit der Band? Nicht mit der Band, grundsätzlich Fashion. Ach so. Als du mal eine Fashion-Bloggerin triffst, ach so, dass du auch sagen kannst, ja, ich bin auch nicht offiziell irgendwie verlinken. Ach so, ja, stimmt, mit der Band ist ja auch nicht. Aber wenn sie fragt, ja, Fashion-Blog habe ich auch. Das stimmt. Ja, aber ich kann es ja sogar wirklich machen. Was brauchst du noch? Beauty brauchst du auch noch. Beauty brauche ich auch noch. Reise. Reiseblock, so viel Unterdemenz hast du wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich muss hier mit der Ute reden, ob ich eine von Düsselblock kriegen könnte. Reisen kommen, wir reisen total viel nach Erkrad. Ja. Benrad demnächst steht ja, an. Ja, Reise ist aber schwierig. Reise ist nicht so merkwürdig wie Fashion. Fashionblock, ja. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht unbedingt als Fashion-Blogger. Dabei bist du so fesch. Dabei bin ich total fesch. Ja. Vielleicht ist das eigentlich mal ein Ansporn für mich, mich ein bisschen hübscher zurechtzumachen. Ja, so wie du intensiver kochst. Oder mehr kochst, machst du auch mehr Fashion dann. Tue ich das? Weiß ich nicht. Koche ich mehr? Ja, sicher. Echt? Ja. Als früher? Ja. Besser? Ja. Hier siehst du mal. Ja. Ja, haben wir damit den Blogger, das Blogger-Treffen durchgekaut? Wir können auch irgendwelche Leute lästern, aber waren auch relativ viel zu hören, waren da irgendwelche Bands waren da. Ja, was willst du darüber lästern? Ich meine, es war... Haben wir das schon. Es ist, ja, aber das ist ja irgendwo auch ein bisschen überheblich, ne? Sich hinterstellen und sagen, nee, nur was Besseres. Ja, wir sind ja was Besseres. Ja, wir sind ja was Besseres, wir müssen uns aber nicht so raushängen lassen. Du oder gar nicht. Keine Sau hört unseren Podcast. Also ist es auch nicht, zählt nicht dazu, was raus. Meinst du, es hört keine Sau in unserem Podcast? Nö. Okay. Irgendeine Sau schon. Also. Ich würde jetzt ein Geheimwort einbringen und derjenige, der es hört, mag es bitte drunter schreiben, kommentieren. Ja, wird nicht passieren. Meinst du nicht? Meinst du, solange hört wirklich keiner unseren Blog? Podcast? Podcast. Ich glaube nicht, dass du einen Podcast machen kannst. Dann sag bitte, schreib dieses Wort und dann kommentieren Leute. Wenn sie sowieso schon nicht kommentieren, das glaube ich funktioniert nicht. Meinst du nicht? Nee. Okay, ich sag jetzt einfach, how a bigger. Jetzt weiß noch niemand, was du genau gesagt hast und wie man schreibt. Ist egal. Laut Schrift. Ja, genau. Ich wiederhole es nochmal, how a bigger. Jetzt hast du was ganz anderes gesagt. Nein, das war das Gleiche. Sag's nicht. Ja, ich suche mir noch meinen Humor. Ja. Dafür konstruierst du weiterhin gerne irgendwelche Sachen. Wir dürfen jetzt auch nicht tun. Was dürfen wir nicht? Ich setze einen Floh bei dir ins Ohr und dann du wiederholst das. Welchen Floh setze ich bei dir ins Ohr? Man darf nicht drüber kritisieren, wenn man nicht versucht hat, daran teilzunehmen. Natürlich darf man kritisieren. Es ist aber so leicht. Es ist so wie so einem kleinen Kind, die Schokolade wegzunehmen. Ja, deswegen schreiben wir auch keinen Blogpost. Wir sabbeln nur drüber. Also es ist nicht genug Material, um Wort und Text wirklich festzuhalten. Ein Tweet vielleicht, einen lustigen, aber jetzt nicht mehr so beschreiben, wie es war. Macht man manchmal, ja, ich bin da gewesen, war ganz nett, war ganz schön und sowas, aber eigentlich ist es auch. Ach, weißt du, wo meine Schwester gleich Kuchen essen geht? In diesem Kuchenladen da in der Ecke. Willst du euch den Kuchen mitbringen von dort? Der ist ein ganz tolle Konditor da hinten. Ja. Das interessiert auch unsere Zuhörer. Die Säue. Interessiert das auch total, was du gleich machst. Ich gehe gleich Kuchen essen. Ja. Wir haben noch Kuchen hier. Brauchst du nichts mitnehmen, wir haben noch Kuchen hier. Ein total leckerer Kuchen, muss man dazu sagen. Ja, aber das ist ja Teil eines anderen Projekts von dir. Ja, das Ute ja nicht haben wollte. Tja. Nur weil die alles auf Laktose und Aktivität. Ja, soll irgendwas Laktosefreies sein oder Altbier? Bitte? Irgendwas mit Altbier gemacht. Ich habe das auch nicht verstanden. Irgendwelche Gerichte mit Altbier wahrscheinlich, so Gulasch. Gulasch mit Altbier. Nicht, Chili. Chili mit Altbier. Ich weiß nicht, ob sich das so toll variieren lässt. Brownies mit Altbier und all so ein Scheiß. Brownies mit Altbier, das lässt sich schon super variieren. Lässt sich super variieren mit unterschiedlichen Altbiersorten oder was? Ja. Du schmeckst doch eh nicht mehr raus. Weißt du doch gar nicht. Glaube ich nicht. Sollen wir mal ausprobieren? Ja, mach du deinen Altbier-Blog? Nein, ich mache meinen Altbier-Brownies. Altbier-Fashion. Altbier-Fashion. In alten Klamotten Altbier-Sauf. Ja, wer meint doch, also Altbier ist ja kein Bier, es ist eine Lebenseinstellung. Das hast du gestern gesagt. Ja. Ja, habe ich bis heute nicht verstanden. Seit gestern bis heute nicht. So. Halbe Stunde um. Mit den 10 Minuten von gestern. Schon wieder bei 40 Minuten. Gott sei Dank. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Dankeschön. Sau. Und bis zum nächsten Mal. Hau Binga! Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.